B. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Praxis Dr. Köster, mein Name ist Meier. Praxis Dr. Köster, mein Name ist Meier. Guten Tag, Frau Meier. Andres hier. Haben Sie am Donnerstag oder Freitag einen Termin frei? Guten Tag, Frau Meier. Andres hier. Haben Sie am Donnerstag oder Freitag einen Termin frei? Tut mir leid. Dr. Köster hat am Donnerstag keine Sprechstunde und am Freitag ist nichts frei. Tut mir leid, Dr. Köster hat am Donnerstag keine Sprechstunde und am Freitag ist nichts frei. Und am Montag? Und am Montag? Tut mir leid. Montag und Dienstag geht auch nicht. Mittwoch um 10? Tut mir leid. Montag und Dienstag geht auch nicht, aber Mittwoch um 10. Gut, also Mittwoch um 10. Auf Wiederhören. Gut, also Mittwoch um 10. Auf Wiederhören.